Als Imrans Frau sagte, »Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. So nimm es von mir an. Du bist ja der Allhörende und Allwissende.